Rix Rax, der Sonnenbruder, aus Katerpoesie von Paul Scherbart, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Rix Rax, der Sonnenbruder. Rix Rax, was willst du? Ich stopfe den Mond in meine Riesenkanone. Rix Rax, was willst du? Ich schieße den Mond wie eine Riesensaubohne hinaus in die ewige Nacht. Das hat noch keiner gemacht. Rix Rax, was willst du? Was? Du willst eine Sonnenkanone? Und eine Milchstraßenkrone? Brüderchen, geh doch nach Haus. Sei friedlich und schlaf dich aus, alter Sonnenbruder. Ende von Abschnitt 6. Aufgenommen von Katharina Glowalla.